Ich bin Jacky Liebezeit. Ich war früher mal Trommler bei der deutschen Rock-Pop-Formation Can. Das heißt, ich war auch Gründungsmitglied. Seit Auflösung der Gruppe bin ich unabhängiger Musiker. Mein Klassiker, ja, ist eigentlich, habe ich keinen Klassiker, weil ich kann mich nicht entscheiden, was jetzt mir am besten gefällt. Mir gefällt vieles, so wie ich auch viele verschiedene Speisen esse und nicht jeden Tag dasselbe. So ähnlich verhält sich es mit der Musik, dass ich Musik aus allen Ländern gern höre, solange die Musik gut ist. Ich könnte mich nicht jetzt entscheiden für meine Lieblings-Jazz-Platte oder Rock-Platte oder Elektronik-Platte, Klassik-Platte. Ich habe keine Favorites. Alte Jazzplatten zum Beispiel. Ich war immer ein Fan von Miles Davis, John Coltrane. Aber das ist nur ein Gebiet, Jazz. Es gibt auch andere Rockmusik, obwohl ich nie, ich muss das ehrlich zugeben, nie ein wirklicher Rockfan war und heute eigentlich gar kein Rockfan mehr bin, weil die Rockmusik ist ebenso tot wie die Jazzmusik. Die Rockmusik ist eben so weit gekommen, dass auch so Leute wie Heino heute Rockmusik machen oder Schlagersänger benutzen Rock-Equipment. Das hat sich so stark angenähert, dass man keinen Unterschied mehr feststellen kann. Rockmusik hat auch keine Aussage mehr, ebenso wie Jazz auch keine Aussage mehr hat. Ist ein leeres Gefäß geworden. Natürlich finde ich Bach gut, ich finde aber auch Debussy gut. Ravel finde ich gut, wegen des Bolero, etwa 1920, glaube ich, entstanden ist, vor rund 100 Jahren. Und der zu seiner Zeit einen Skandal ausgelöst hat, weil der nämlich schon was gemacht hat, was ich später auch gemacht habe quasi. Das heißt, in dem Bolero von Ravel läuft ein Rhythmus unverändert, außer in der Lautstärke und Klangfarbe. So ähnlich bin ich vorgegangen, auch zu Can-Zeiten schon, dass ich für jedes Stück einen speziellen Rhythmus hergestellt habe, was mir damals viel Kritik eingebracht hat, weil die Leute der Meinung waren, mir würde nichts einfallen. Nach diesem Prinzip gehe ich auch heute noch vor, dass ich bestimmte Rhythmen aufrechterhalte und nicht verändere. Weil wenn ich den Rhythmus dauernd verändere, dann ändere ich dauernd meine Meinung und der Zuhörer weiß gar nicht, was gemeint ist. Da gibt es ganz viele verschiedene Aufnahmen, die sich auch unterscheiden. Ich will auch keine Namen nennen, weil dabei sind auch ein paar Aufnahmen mit berühmten Dirigenten, die ich abscheulich finde, weil nämlich auch Tempoänderungen vorgenommen wurden, verzögert und wieder ein bisschen beschleunigt. Dirigentenwillkür, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Berühmter Dirigent, gibt eine Aufnahme, ich will den nicht verunglimpfen. Die guten Aufnahmen, die sind konstant. Da steht das Tempo von Anfang bis Ende. Ich habe den selber schon gespielt, den Bolero-Rhythmus, auf einer Beerdigung eines Kollegen. Der war Trommler im Symphonieorchester. Und der Sohn kam zu mir, mein Vater, der fand den Bolero so gut, willst du nicht auf der Beerdigung das spielen? Konnte ich nicht ablehnen. Das ist insofern unvergesslich für mich, weil das ja nicht, ich mache das ja nicht jede Woche, dass ich auf einer Beerdigung spiele, Gott sei Dank. Aber es ist nicht meine Lieblingsplatte, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Ich gehöre zu Musikstücken, die mir sehr gefallen.